Das heißt, wenn jetzt gleich begleitet wird, schön dezent, so leise als möglich, so laut als nötig. Yeah. ihr dran.